بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, die heutigen Verse, die wir uns anschauen wollen, inshallah, sind die Verse 197 bis 203. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Vers 197: Al-Hajju ashhurun ma'lumat. Die Zeit der Pilgerfahrt sind bekannte Monate. Wer in ihnen die Durchführung der Pilgerfahrt beschlossen hat, der darf keinen Beischlaf ausüben, keinen Frevel begehen und nicht Streit führen während der Pilgerfahrt. Und was ihr an Gutem tut, Allah weiß es, und versorgt euch mit Reisevorrat, denn der beste Vorrat ist die Gottesfurcht. Und fürchtet mich, o ihr, die ihr Verstand besitzt. Es ist keine Sünde für euch, dass ihr nach Huld von eurem Herrn trachtet. Doch wenn ihr von Arafat hergeströmt seid, dann gedenkt Allahs bei der geschützten Kultstätte und gedenkt seiner, wie er euch recht geleitet hat, obwohl ihr vor dem wahrlich zu den Irregehenden gehörtet. Hierauf strömt weiter, woher die anderen Menschen weiterströmen, und bittet Allah um Vergebung. Allah ist allvergebend und barmherzig. Wenn ihr dann eure Riten vollzogen habt, dann gedenkt Allahs, wie ihr eurer Väter gedenkt, oder mit noch innigerem Gedenken. Unter den Menschen gibt es manch einen, der sagt: Unser Herr, gib uns im Diesseits. Doch er hat am Jenseits keinen Anteil. Und unter ihnen gibt es aber auch solche, die sagen: Unser Herr, gib uns im Diesseits Gutes und im Jenseits Gutes und bewahre uns vor der Strafe des Höllenfeuers. Für jene gibt es einen Anteil an dem, was sie verdient haben, und Allah ist schnell im Abrechnen. Und gedenkt Allahs während einer bestimmten Anzahl von Tagen, wer sich jedoch in 2 Tagen mit dem Aufbruch beeilt, den trifft keine Sünde, und wer länger bleibt, den trifft keine Sünde. Das gilt für den, der gottesfürchtig ist. Fürchtet Allah und wisst, dass ihr zu ihm versammelt werdet. Es geht wie eine Fortsetzung aus den Versen über die Pilgerfahrt, rechtzeitig zu dem Monat Dhul-Hijjah, der inshallah jetzt aktuell wird, und zwar inshallah morgen anfängt. Inshallah morgen der erste Tag von Dhul-Hijjah, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Die Zeit der Pilgerfahrt sind bekannte Monate. Die bekannten Monate sind in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam erklärt worden. Und zwar Shawwal, Dhul-Qi'dah und Dhul-Hijjah. Das heißt, der 10., 11. und 12. Monat des Mondkalenders. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt: Wer in ihnen die Durchführung der Pilgerfahrt beschlossen hat, der darf keinen Beischlaf ausüben. Wann darf man Ihram beginnen? Ihram darf man bei der Mehrheit der Ulama, ist es am besten, dass du frühestens anfängst in Shawwal. Es ist am besten, dass du frühestens anfängst im Shawwal, dich in deinen Ihram-Zustand zu begeben. Und der späteste Zeitpunkt ist kurz vom Fajr am Eid-Tag. Kurz vom Fajr am Eid-Tag des 10. Tages. Und wer nur einen Augenblick in der Nacht von Arafat auf den Eid-Tag in Arafat gewesen ist, dann ist sein Hajj in Ordnung und er kann seinen Hajj weitermachen. Denn der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, er war in Muzdalifa, nach dem Fajr-Gebet in Muzdalifa, hat er gesagt: Man adraka ma'ana hadhihi as-salah, gemeint ist das Fajr-Gebet in Muzdalifa, wa ata Arafat qabla dhalika laylan aw nahara, faqad tamma hajjuh. Das heißt, wer dieses Gebet mit uns mitbekommen hat, gemeint ist das Fajr-Gebet in Muzdalifa, und vorher in Arafat gewesen ist, entweder nachts oder tagsüber, dann ist sein Hajj vollendet. Und der Hadith ist bei Abu Dawud und Sahih. Deswegen haben die Gelehrten gesagt, der letzte Zeitpunkt, wo man in Arafat gewesen sein muss, ist kurz vor dem Fajr am Tag vom Eid. Wenn man das gemacht hat, dann kann man seinen Hajj vollenden. Wenn man das nicht geschafft hat, dann ist die Hajj ungültig und man wiederholt sie ein Jahr später. Und die Aussage Allahs, wer in ihnen die Durchführung, also er sagt, es sind bekannte Monate, Shawwal, Dhul-Qa'dah und Dhul-Hijjah. Warum bekannte Monate? Weil sie schon bekannt waren vor dem Islam. Und die Araber den Hajj kennen von der Zeit von Ibrahim a.s. Und die Hajj ist eine alte Pilgerfahrt. Und sie war schon da als der Prophet sallam noch nicht zu den Menschen gesandt worden war. Und Allah sagte, wer in ihnen, in diesen Monaten, diesen drei Monaten, die Durchführung der Pilgerfahrt beschlossen hat, Farada, es sich selbst zur Pflicht gemacht hat, der darf keinen Beischlaf ausüben, keinen Frevel begehen und nicht Streit führen während der Pilgerfahrt. Und die Aussage, فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ, wer in ihnen die Durchführung der Pilgerfahrt beschlossen hat, ist bei den Mehrheit der Ulama bedeutet, dass man sie auch vorher beschließen kann. Das heißt, bei den Mehrheit der Ulama, außer bei Schafi'iyya, darf man die Pilgerfahrt, das heißt in den Ihram-Zustand eintreten, noch vor Shawwal. Aber man macht sich das Leben selbst schwer, wenn man so etwas macht. Wenn man drei Monate oder, ich meine, gute zwei Monate, mehr als gute zwei Monate im Ihram-Zustand sein möchte wegen der Hajj, das ist eine Last, die man sich selbst auferlegt hat. Also, man kann es sich auch einfacher machen. Und das, weil Allah ihm gesagt hat, wer in ihnen die Durchführung der Pilgerfahrt beschlossen hat, was darauf hinweist, dass man sie auch außerhalb dieser Zeit beschließen darf. Allah sagt, der darf keinen Beischlaf ausüben und alles, was dazu gehört. Beischlaf, er darf auch nicht heiraten, er darf nicht verheiraten und er darf auch nicht im Auftrag von jemand anderes verheiraten, als Wakil darf er auch nicht, und er darf auch nicht mit einer Frau etwas machen, was auch in dieses Thema, was zu diesem Thema dazugehört. Keinen Frevel begehen, das heißt ungehorsam sein und die Pflichten zu unterlassen. Die Mehrheit der Gelehrten sagt, wer eine Sünde begeht im Hajj, so verringert es den Lohn seinen Hajj. Und er hat nicht mehr das Versprechen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass seine Sünden ihm vergeben werden. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, wer Hajj macht und keinen Beischlaf ausübt und nicht frevelt, der kehrt zurück wie an dem Tag, an dem seine Mutter ihn geboren hat. Und wer eben gefrevelt hat, er wird eben nicht dieses Versprechen vom Propheten sallallahu alaihi wasallam erhalten. Wallahu a'lam. Auf jeden Fall, es gibt eine kleine Menge von Gelehrten, die gesagt haben, dass der Hajj ungültig wird durch Frevel während der Hajj, aber die Ansicht der Mehrheit ist richtiger. Und aber die Belohnung wird dadurch verringert und man muss sich Allah subhanahu reuevoll zuwenden und darauf hoffen, dass Allah subhanahu einem die Sünden vergeht und die Hajj annimmt. Denn das große Ziel ist ja, dass man diese Pilgerfahrt, die Allah subhanahu ta'ala einem auferlegt hat, einmal im Leben, dass man sie richtig durchführt und dass man sündenfrei nach Hause kehrt. Und das ist eine gewaltige Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Und nicht Streit führen während der Pilgerfahrt. Allah subhanahu wa ta'ala hat seinem Gesandten sallallahu alaihi wasallam eingegeben und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, Al-Umratu ila al-Umrah kaffaratun lima baynahuma wal-Hajjul mabrur laysa lahu jaza'un illa al-Jannah. Der Hadith ist bei Muslim, und zwar heißt es, wenn man die Umrah nach und nach durchführt, dann ist sie eine Tilgung der Sünden, die zwischen diesen zwei Umras durchgeführt worden sind. Eine Tilgung der Sünden, der Sünden zwischen diesen beiden Umras. Wal Hajj al Mabrur, und der Hajj, der gesegnete und angenommene Hajj, für den erhält man keine Belohnung außer das Paradies. Und Gelehrten haben gesagt, Al-Mabrur huwa Al-Maqbul alladhi la ma'asiyata fih. Das heißt, Al-Mabrur ist derjenige Hajj, der angenommen worden ist und in dem man nicht gesündigt hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denjenigen gehören lassen. Und deswegen, wer streitet, der läuft der Gefahr aus, dass Allah subhanahu wa ta'ala seinen Hajj von ihm nicht annehmen wird. Allah sagt, und was ihr an Gutem tut, und auf Arabisch das Wort min khair, wa ma taf'alu min khair, das heißt irgendeine Art von Gutem, egal was es ist. Und wenn es nur ist, wie es im Hadith heißt, wer sogar eine gute Tat nur beabsichtigt und sie danach nicht durchführen kann, der wird trotzdem dafür belohnt. Der geht eine Hasana. Und wer sie durchführt, kriegt zehnfach. Und wer eine schlechte Tat tut, bekommt er einmal niedergeschrieben. Und wer eine schlechte Tat vorhat und sie dann doch nicht tut, kommt eine gute Tat niedergeschrieben. Also, die Barmherzigkeit Allahs ist gewaltig. Und was ihr auch immer an Gutem tut, Allah weiß es. Alhamdulillah. Also, Alhamdulillah müssen wir nicht unsere guten Taten aufschreiben und dann noch am Tag der Auferstehung Beweise bringen und Zeugen bringen, ich habe gebetet, guck mal, und dann sagt man mir, nee, du hast keinen Beweis dafür. Nee, Alhamdulillah. Es wird ja aufgeschrieben. Deswegen sagen wir, Radina billahi rabban. Das heißt, wir sind mit Allah als Herrn zufrieden. Weil er ist Al-Alim, der alles weiß. Und wenn er diese Eigenschaft nicht hätte, das wäre schlimm für uns. Aber Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala ist Al-Alim, eine edle Eigenschaft von ihm, edler Name von ihm, dass er eben alles weiß, und deswegen brauchen wir uns keine Sorgen machen. Und deswegen hat ja, Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu ardah, als er diese Gruppen von Menschen gesehen hat, die in einer Moschee auf einer verbotenen Art und Weise Allahs Gedenken im Kreis sitzen und auf einer Form, die Gefährten verabscheuen, weil es eine Bid'a war, dann hat er gesagt zu ihnen, ihr solltet lieber eure Sünden zählen, denn ich garantiere euch, dass eure guten Taten nicht verloren gehen. Denn ich garantiere euch, weil sie haben mit Steinen gezählt, Allahu Akbar, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, haben sie gezählt. Und wie dem auch sei, der Grund, warum ich das erwähnt habe, ist, weil die guten Taten, sie gehen nicht verloren bei Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu la yudhi'u ajra man ahsana amala. Also Allah lässt die Tat desjenigen, der eine gute Tat verrichtet, nicht verloren gehen. Und Allah sagt, und versorgt euch mit Reisevorrat. Und versorgt euch mit Reisevorrat. وَتَزَوَّدُوا. Das hat einen Offenbarungsgrund. Und zwar hat Ibn Abbas radiallahu anhuma uns gesagt, كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَحُجُّونَ وَلَا يَتَزَوَّدُونَ. Das heißt, die Leute vom Jemen pflegten zu Hajj zu kommen und nicht für Vorrat zu sorgen, nicht für Proviant zu sorgen. Sie haben kein Essen und Trinken mitgenommen für die ganze Hajj. Oder Geld oder ähnliches. ويقولون نحن المتوكلون. Und sie haben gesagt, wir vertrauen auf Allah. Wir gehen zu Hajj, nehmen kein Essen, kein Trinken, kein Geld mit und wir vertrauen auf Allah. فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Das heißt, dann sagte Ibn Abbas, also sie haben gesagt, wir vertrauen auf Allah. Als sie dann nach Mekka gekommen sind, haben sie angefangen, die Menschen anzubetteln. Haben sie angefangen, die Menschen anzubetteln, und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala deswegen diesen Vers abgesandt und zu ihnen gesagt, und versorgt euch mit Reisevorrat. Und da ist ein edler Beweis, dass diejenigen Menschen, die denken, wenn sie, wie heißt es, nur ihre Gebete verrichten in der Moschee und niemals arbeiten gehen wollen, dass sie einfach auf dem falschen Weg sind. Und dann im Islam muss man etwas dafür tun, dass man seinen Unterhalt erwirbt. Und es wird, denn der Himmel regnet kein Gold, sagt man auf Arabisch. Denn der Himmel regnet kein Gold, sondern die in diesem Leben, Allah gibt seinem Rizq, wem er will. Und demjenigen, der sich Mühe gibt und der die Ursachen benutzt, um Rizq zu bekommen. Und so weiter und so fort. Und trotzdem glauben wir, dass Allah derjenige ist, der Rizq gibt. Und es kann sein, dass man die Ursachen in Anspruch nimmt und versucht, das zu bekommen, man bekommt es nicht, weil Allah es einem nicht gibt. Kann sein. Und andere Leute, sie tun nichts und sie bekommen. Das kann sein. Aber allgemein gesehen, wer arbeitet, bekommt. Wer nicht arbeitet, bekommt nicht. Und darin ist ein edler Vers, ein Beweis dafür. Und wie wichtig es ist, dass man die Verse des Koran versteht. Und wie wichtig es ist, dass man die Verse des Koran versteht. Und der Hadith ist bei Al-Bukhari. Also dieser Hadith Mawquf von Ibn Abbas, der ist bei Al-Bukhari. Und versorgt euch mit Reisevorrat, doch der beste Vorrat ist die Gottesfurcht. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Der beste Vorrat ist die Gottesfurcht, und zwar, dass man eben nicht die Menschen anbettelt. Dass man nicht die Menschen anbettelt, und überhaupt der beste Vorrat für die Reise in das nächste Leben ist At-Taqwa. Denn wenn man mit At-Taqwa ausgestattet ist und Taqwa in sich hat, dann wird man am Tag der Auferstehung erfolgreich sein. Und man braucht sich keine Sorgen machen. Und wenn man Taqwa hatte, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala einem erlauben, aus dem Haut, aus dem Becken des Propheten zu trinken, aus seiner eigenen Hand. Und wenn man daraus getrunken hat am Tag der Auferstehung, wird man keinen Durst mehr verspüren. Niemals. Niemals mehr durstig sein. All dies, wenn man ausgestattet ist mit der Taqwa und gottesfürchtig war. Und fürchtet mich, o die ihr Verstand besitzt. Und fürchtet mich, oder die ihr Verstand besitzt, denn diejenigen, die keinen Verstand besitzen, sie werden erst gar nicht angesprochen. Also Tiere sind غير مكلف, das heißt, die werden gar nicht zur Verantwortung gezogen. Denn selbst wenn man sie ansprechen würde und ihnen sagen würde, tut das, tut jenes, dann würden sie nicht zuhören. Und ebenso gibt es von den Menschen Menschen, die angesprochen werden und nichts verstehen, und Menschen, die angesprochen werden und verstehen. Und was dazu führt, dass man die Verse Allahs versteht, was dort gesagt wird, ist, dass man sich bewusst macht beim Lesen, dass derjenige, der spricht hier, ist Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn man sich das bewusst gemacht hat, dass der Herr der Welten hier spricht und dass dieses Gesetz über jedem anderen Gesetz steht, zweifellos. Dieses Gesetz Allahs steht über jedem anderen Gesetz. Und der Beweis dafür ist alleine schon, dass das Gesetz Allahs ändert sich nicht. Die Gesetze der Menschen ändern sich. Warum? Weil sie von Zeit zu Zeit erkennen, sie, dieses Gesetz war nicht gut. Dieses Gesetz hat verursacht, dass 50.000 Menschen dieses Jahr gestorben sind. Also ändern wir das Gesetz. Im nächsten Jahr sterben 60.000. Dann sagen sie, nein, wir müssen es nochmal verbessern. Und dann sterben wieder dann nur 40.000. Wie dem auch sei, durch solche Gesetze, die die Menschen manchmal machen können, geht sehr viel Unheil in die Welt. Aber die Gesetze Allahs, Alhamdulillah, sie kommen ja von dem Allwissenden. Sie kommen von dem Schöpfer. Und Allah sagte, Ala ya'lamu man khalaq. Weiß denn derjenige, der erschaffen hat, nicht Bescheid? Selbstverständlich. Derjenige, der erschaffen hat, weiß am besten Bescheid. Und fürchtet mich, oder ihr Verstand besitzt. Allah sagt, als Ersatz dafür, er hat ihnen verboten, zu betteln. Und sie kommen aus dem Jemen hierher, ja, und sie haben vielleicht kein Geld, was sie von zu Hause hätten mitnehmen können. So hat Allah, und sie hätten also nicht, manche von ihnen haben nicht die Möglichkeit, so viel Proviant aufzubringen oder Vermögen anzuhäufen, dass sie die ganze Strecke zu Hajj hin und das Bleiben dort und wieder zurück für sich finanzieren können. So hat Allah subhanahu wa ta'ala aus seiner Barmherzigkeit heraus, hat er ihnen erlaubt, Handel zu treiben. Er hat ihnen erlaubt, im Hajj zu handeln. Und so ist es erlaubt, Tijara zu machen, während man im Hajj ist. Das ist erlaubt und halal. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, es ist keine Sünde für euch, dass ihr nach Huld von eurem Herrn trachtet. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ. Und gemeint ist hier, zu handeln, Handel zu treiben, während der Hajj. Und das hat Allah subhanahu wa ta'ala einem erlaubt. Na. Doch, wenn ihr von Arafat hergeströmt seid, dann gedenkt Allahs bei der geschützten Kultstätte. Doch wenn ihr von Arafat hergeströmt seid, wann strömt man von Arafat? Und wohin strömt man nach Arafat? Nach Muzdalifa. Sobald man in Arafat die Sonne untergeht, betet man kein Maghrib-Gebet in Arafat. Das ist die Sunna des Propheten, sondern man geht erst nach Muzdalifa. Und erst wenn man in Muzdalifa angekommen ist, entweder man kommt zur Isha-Zeit an, dann betet man Maghrib und Isha zur Zeit von Isha-Zeit. Kommt man früher an, betet man beides zur Maghrib-Zeit. Das ist die Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, wenn ihr von Arafat hergeströmt seid, also am 9. Dhul-Hijjah nach Sonnenuntergang, dann gedenkt Allahs bei der geschützten Gebetsstätte. Die geschützte Gebetsstätte ist Al-Mash'ar Al-Haram und ist damit gemeint Muzdalifah. Dort betet man, wie gedenkt man Allahs dort? Indem man das Maghrib-Gebet dort verrichtet, das Isha-Gebet dort verrichtet und das Fajr-Gebet dort verrichtet am Eid-Tag. Und der Ausdruck von Allah subhanahu wa ta'ala, عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ, also gedenkt Allahs bei der geschützten Gebetsstätte, ist ein Beleg dafür, dass Muzdalifah gehört zum Haram dazu. Muzdalifah gehört zum Haram-Gebiet dazu, zur heiligen Zone dazu und Arafat nicht. No. Und gedenkt seiner, wie er euch recht geleitet hat, obwohl ihr vor dem wahrlich zu den Irregehenden gehörtet. Die größte Ni'mah von Allah subhanahu wa ta'ala überhaupt ist, dass er uns zum Islam geleitet hat. Die größte Ni'mah von Allah subhanahu wa ta'ala überhaupt ist, dass er uns zum Islam geleitet hat. Und das ist, wie gesagt, ein Tafsir dieses Ausdrucks, also wenn Ni'mah im Koran vorkommt. Und ein Mufassir sagt, hier ist gemeint der Islam. Der nächste sagt, hier ist gemeint der Iman. Der nächste sagt, hier ist gemeint, dass du die Wahrheit erkennst und so weiter und so fort. All diese Aussagen sind richtig. und widersprechen sich nicht, sondern sie sind sich ergänzend und ein Teil dessen, was Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat. Und ein Teil dessen, was Allah gesagt hat. Und das nennt man auf Arabisch Tafsir al-Shay bi ba'dihi. Das heißt auf Arabisch Tafsir al-Shay bi ba'dihi, dass man etwas interpretiert mit einem Teil der Bedeutung dessen, was dort steht. Ja. Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch in Surah Al-Imran im 103. Vers: Und gedenkt Allahs Gunst an euch, Ni'ma, als ihr Feinde wart und dann eure Herzen zusammenführte, worauf ihr durch seine Gunst Brüder wurdet. Und als ihr am Rand einer Feuergrube wart und er euch dann davor errettete. Und als ihr am Rand einer Feuergrube wart und er euch dann errettete durch den Islam. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, obwohl ihr vor dem wahrlich zu den Irregehenden gehörtet. Was waren die Araber vor dem Islam? Sie waren im Schirk, sie waren im Kufr, es gab Zina, es gab Mord, es gab über Zina sage ich euch etwas. Und als Beispiel dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns recht geleitet hat und auf den richtigen Weg gebracht hat aus dem Irrtum heraus, ist das, was Aisha radiallahu anha uns mitgeteilt hat in der vorislamischen Zeit, um zu sehen, wie in der Irre gefallen die Araber teilweise waren. Sie sagte, dass die Hochzeit in der vorislamischen Zeit gab es vier verschiedene Arten, wie die Menschen geheiratet haben. Es gab vier verschiedene Arten, wie die Menschen geheiratet haben. Die erste Art, sie haben so geheiratet, wie wir Muslime heutzutage heiraten. Die zweite Art ist folgende. Nach einer Menstruation geht eine Frau zu irgendeinem bestimmten Mann, verkehrt mit ihm. Ihr Mann, der sie haben will, hingegen berührt sie in dieser Phase gar nicht. Wenn sie schwanger wird, war es ein Zeichen, dass sie fruchtbar ist. Wenn der Mann sie wollte, konnte er sie dann zurücknehmen, konnte er sie dann nehmen als Frau. Die dritte Möglichkeit war, eine Gruppe von Männern, weniger als 10, verkehrten alle mit derselben Frau. Wenn sie dann schwanger geworden ist und ihr Kind zur Welt gebracht hat, dann rief sie die Männer zu sich. Sie sucht sich dann den Mann aus, den sie haben will als Vater. Und die vierte Möglichkeit war, Frauen, mit denen jeder verkehren durfte, wenn sie schwanger wurde, wurden die betreffenden Männer gerufen und man schrieb das Kind demjenigen zu, der dem Kind am meisten ähnelte. Und dann sagte Aisha radiallahu anha, als dann Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit der Wahrheit gesandt wurde, vernichtete er diese Formen, bis auf die Form, die heute noch erhalten geblieben ist. Alhamdulillah. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, auf jeden Fall, der Irrgang, sie gehört zu den Irrgehenden, der Irrtum war Al-Kufr, Al-Shirk, Al-Zina, wie wir gerade gesehen haben, Mord wegen Ehre, Kriege zwischen Stämmen, und im Gegensatz zu Ahl al-Kitab hatten sie nicht einmal ein Buch, an dem sie sich gerichtet haben, weil sie Mushrikin waren. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, hierauf strömt weiter, woher die anderen Menschen weiterströmen, und bittet Allah um Vergebung. Hier gibt es auch einen Offenbarungsgrund, und zwar Allah sagte über den Vers ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. Die Leute von Quraysh sahen sich als Bewohner des Haram. Die Leute von Quraysh sahen sich als Bewohner des Haram, der heiligen Zone, und blieben in Muzdalifah an dem Tag, wo die anderen Menschen in Arafat waren. An dem Tag, wo alle anderen Menschen in Arafat waren, sind sie nicht in Arafat gegangen, weil Arafat ist außerhalb des Haram. Und sie wollten als Bewohner des Haram nicht rausgehen und blieben einfach in Muzdalifah dort stehen und sind nicht weitergegangen. Und der Rest war am 9. Tag in Arafat. In Hajjat al-Wada', in der Abschiedspilgerfahrt. Und Abschiedspilgerfahrt heißt nicht, dass der Prophet s.a.w. viele Pilgerfahrten gemacht hat und das war der letzte. Nein. Das heißt, es war die Pilgerfahrt, in der er sich mehr oder weniger von den Muslimen verabschiedet hatte, weil er wenige Zeit danach schon gestorben ist, sallallahu alaihi wasallam. In Hajjat al-Wada' warteten sie ab, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam macht. Und sie haben gesehen, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam nach Arafat gegangen ist und es liegt außerhalb des Haram. Und dann wurde ihnen angeordnet in diesem Vers, mit den Menschen zusammen nach Arafat zu gehen und dann von Arafat nach Muzdalifah zu strömen, weil das Menschenmassen sind. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. Hierauf strömt weiter, woher die anderen Menschen weiterströmen. Also von von Arafat nach Muzdalifa und bittet Allah um Vergebung. Und deswegen das Wort Thumma hier ist nicht zeitlich zu verstehen. Und auch hierauf ist vielleicht ein bisschen irreführend die Übersetzung. Besser wäre es zu übersetzen hier und außerdem. Besser wäre es zu übersetzen hier und außerdem strömt weiter, woher die anderen Menschen weiterströmen. Und nicht zeitlich zu verstehen, denn sie haben ja gerade, sind ja gerade von Arafat nach Muzdalifa gegangen, wie ich gerade eben gesagt habe. Deswegen nicht hierauf, sondern das ist passiert gleichzeitig. Das ist der, oder vorher sogar, weil sie erst nach Arafat gehen müssen. Na, das ist in Bezug auf das Wort Thumma im Vers 199 ganz am Anfang. Denn Aisha, radiallahu anha, hat gesagt, kanat Quraysh wa man dana deynuha yaqifuna bil Muzdalifa wa kanu yusammunaha wa kanu yusammuna al-Hums wa kana sa'ir al-Arab yaqifuna bi Arafat فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها فذلك قوله تعالى ثم أفيض من حيث أفاض الناس. Also sie sagte رضي الله عنها, dass Quraysh und die Leute, die so genau gehandelt haben wie sie, in Muzdalifa pflegten stehen zu bleiben und eben nicht weitergegangen sind mit den anderen Leuten. Und dann als der Prophet صلى الله عليه وسلم mit dem Islam kam, hatte Allah ihm angeordnet, dass er nach Arafat gehen soll und dort stehen soll und dann von dort aus strömen soll nach Muzdalifa. Und das ist die Bedeutung dieses Verses, hat sie uns radiallahu anha wa ardaha mitgeteilt und bittet, Allah ist allvergebend und barmherzig, alhamdulillah, und bittet Allah um Vergebung, denn wie beim Gebet am Ende, nach dem gesagt mal Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah, und da sagt jede Person für sich, nicht eine Person für alle. Jede Person sagt für sich Astaghfirullah, ich bitte Allah um Vergebung, ich bitte Allah um Vergebung, ich bitte Allah um Vergebung. Und die Hikmah, die dahinter steckt, ist, dass der Mangel, den man im Gebet hat, ausgeglichen wird. Denn keiner von uns schafft es, so ein Gebet zu verrichten wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam selbst, der vom Anfang bis zum Ende Demut hatte, in Khushu' hatte und Allah so angebetet hatte, wie er es aus menschlicher Sicht verdient, angebetet zu werden. Damit meine ich, Allah subhanahu wa ta'ala verdient noch viel, viel mehr als das, aber das, was wir können. Und der Prophet hat uns das auf beste Art und Weise vorgemacht. Und ebenso im Hajj bitten wir Allah um Vergebung, nachdem wir die Rituale vollzogen haben, denn wir haben mit Sicherheit auch Fehler gemacht und nicht alles genauso gemacht, wie der Gesandte Allah subhanahu wa ta'ala es gemacht hat, sondern nur nach bester Möglichkeit. Wenn ihr dann, und Allah ist allvergebend und barmherzig, alhamdulillah, wie ein Versprechen beinhaltet, dass er uns auch inshallah vergeben wird. Wenn ihr dann eure Riten vollzogen habt, das heißt die Gottesdienste des Hajj, dann gedenkt Allahs, wie ihr eurer Väter gedenkt. Denn wenn man seine Riten vollzogen hat, was macht man dann? Man geht nach Mina zurück, und verbringt dort die letzten, die Ayame Tashriq und den Eid-Tag verbringt man dort und ruht sich dort aus und dort gedenkt man Allahs, wie man seiner Väter gedenkt oder noch mehr. Und das hat einen Offenbarungsgrund, oder es wird erzählt und gesagt, dass die alten Araber zu diesem Zeitpunkt sich gegen ihre eigenen Vorväter gedacht haben. Dass sie ihre eigenen Vorväter gedacht haben. Und so sagt Allah, dass wir jetzt Allahs gedenken sollen, wir machen diese ganze Sache für Allah, subhanahu wa ta'ala, und ihm gedenken sollen, oder mit noch innigeren Gedanken, au ashadda dhikra, und das Wort au bedeutet hier bel. Und deswegen zu übersetzen mit oder ist die wortwörtliche Übersetzung, allerdings besser übersetzt wäre es, indem man sagt, sogar mit noch innigerem Gedanken. Das Wort au auf Arabisch kann auch bedeuten bel. Also nicht, es ist keine Auswahl, gedenkt Allahs wie eurer Väter gedenkt oder noch mehr, nein. Sondern gedenkt Allahs wie ihr eurer Väter gedenkt, nein, sogar noch mehr. Und das ist ein sprachliches Mittel, um zu betonen, dir sagt man etwas erstmal, was du verstehst. Du kannst Allahs Gedenken wie deinem Vater, dann weißt du, wie intensiv das ist. Und dann sagt man dir, und jetzt noch mehr als das. Und jetzt noch mehr als das. Und dieser Uslub, diese Möglichkeit, gibt es im Koran mehr als einmal. Oder mit noch innigerem Gedenken. Unter den Menschen gibt es manch einen, der sagt, unser Herr, gib uns im Diesseits Gutes. Doch er hat am Jenseits keinen Anteil. Warum? Weil das sind diejenigen Menschen, sie glauben nicht an das Jenseits. Sie sagen, oh Allah, gib uns in diesem Leben, egal, Gutes, nee, nicht Gutes, das heißt Rabbana Atina fid Dunya, das heißt, gib uns in dieser Satz, egal ob es Gutes, Schlechtes, Halales, Harames, viele Menschen, sie kümmern sich nicht in ihrer Tijara darum, dass sie Halal ist. Oder um das, was sie essen, ihnen ist egal, ob es Halal oder Haram ist. Hauptsache, sie bekommen ihren Rizq irgendwie. Ob aus Haram oder aus Halal. Das sind die Menschen, die sagen, durch ihre Taten sagen sie, gib uns in diesseits Gutes. Gib uns in diesseits. Nicht Gutes, irgendetwas. Und viele von den diejenigen, die keine Muwahhidun sind, das heißt, die den Tawhid nicht umsetzen, bitten Allah subhanahu wa ta'ala nur um Sachen für das Diesseits. Nur um Sachen für Diesseits. Du findest ihn sehr, sehr, strengt er sich an beim Dua für ein Auto. Oder Dua fürs Heiraten. Oder Dua für was weiß ich, ein Haus bauen oder ähnliches. Oder für eine Arbeit finden oder Geld verdienen. Aber investiert er genauso viel Zeit oder noch mehr dafür, dass Allah um Verzeihung bittet, denn wer Allah um Verzeihung bittet, den wird Allah vergeben. Und wer Allah bittet, er wird ihm geben. Aber das sind die Eigenschaften der gläubigen Menschen. Unter ihnen gibt es aber auch solche, die sagen uns, Herr, gib uns in diesseits Gutes und im Jenseits Gutes. Wie dem auch sei, kommen wir nochmal zurück zu den Aussagen derjenigen, die nur sagen, unser Herr, gib uns im Diesseits, doch er hat am Jenseits keinen Anteil. Das ist ein Beleg dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Gebete der Kuffar auch manchmal erhört. Und dass die Erhörung kein Beleg dafür ist, dass Allah einen liebt. Und das ist der entscheidende Punkt bei uns. Manche Leute denken, wenn einer bestimmten Person etwas Gutes passiert und es ihr gut geht und die Gebete von ihm erhört werden, das heißt, Allah liebt ihn. Oder sie denken, und das hört man viel, besonders bei den Sufi-Sekten, dass sie sagen, unser Sheikh, der Tariqa, ist ein Wali, weil das und das bei ihm passiert ist. Weil er irgendein Wunder ist ihm passiert. Zum Beispiel, das eines der verrücktesten Sachen, die ich mal gehört habe, war, dass über einen Sheikh erzählt wird, dass er selbst sagt. Er sagt, ich war in Mekka. Und normalerweise macht man ja Tawaf um die Kaaba. Aber ich habe nicht Tawaf um die Kaaba gemacht, sagt er, sondern die Kaaba hat Tawaf um mich gemacht. Und dann bin ich zu einer Frau gegangen, hast du das wirklich gesehen? Hat gesagt, ja, ich habe das gesehen. Die Kaaba hat um dich drauf gemacht. Und seitdem ist der Sheikh der Tariqa. Und die Leute denken, er ist ein nahestehender Allahs. Diese Sache, es kann sogar sein, dass Allah es gemacht hat, um ihn in die Irre zu führen. Allah führt in die Irre, wen er will. Yudillu man yasha. Wa yahdi man yasha. Er leitet recht, wen er will. Und er führt auch in die Irre, wen er will. Es kann sein, dass er dir Geld gibt als Fitna für dich, damit er dich in die Irre führt, damit du das Jenseits vergisst. Und deswegen ist für manche Leute Geld schlecht. Für manche Leute Geld schlecht. Und deswegen ist solche sogenannten Wunder, heißt nicht, dass diese Person was Besonderes ist. Im Gegenteil, es kann eine Niqma für ihn sein. Es kann etwas, eine üble Sache für ihn sein. Und für den Gläubigen ist eine Karama. Ist eine gute Sache. Aber für denjenigen, der nicht auf dem richtigen Pfad ist, ist eine schlechte Sache, weil er denkt, er ist gut. Und Allah macht ihn dadurch blind. Und er denkt dann, er hat sein Ziel erreicht. Und wenn er dann auch noch ein Extremer ist, dann denkt er, hat, wie manche verstehen, den Vers im Koran falsch. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Und diene deinem Herrn, bis du die Gewissheit erlangt hast. Manche von diesen extremen Menschen, sie sagen, sobald du die Gewissheit erreicht hast, die höchste Stufe im Glauben, dann brauchst du Allahs nicht mehr zu gedenken. Du brauchst nicht mehr beten. Wal'iyadhu billah. Und sie verfallen im wirklichen Kuffer. Weil jetzt fangen sie an zu leugnen, dass sie beten müssen. Und dann sind sie durch Übereinkunft der Muslime aus dem Islam rausgetreten. Und so gefährlich ist es. Deswegen, nicht jede Sache, die einem passiert, ist ein gutes Zeichen. Was Allah dir gibt an schlechten... Allah sagt doch im Koran, sogar über den Dschihad, sagt er. وَعَسَى أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ. Und er sagte, وَعَسَى أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Es kann sein, dass es eine Sache gibt, die hasst ihr, aber sie ist gut für euch. Und es kann sein, dass es gibt eine Sache, die liebt ihr und sie ist schlecht für euch. Und deswegen, diese Sachen beweisen nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala einen liebt oder nicht, sondern wer auf dem richtigen Weg ist und ihm passieren gute Dinge, so soll er Allah gedenken und Allah loben. Und wenn ihm was Schlechtes passiert, فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ, wie es im Hadith Qudsi heißt, er soll dann niemanden tadeln außer sich selbst. Unter ihnen gibt es aber auch solche, unter den Menschen, die sagen, unser Herr, gib uns im Diesseits Gutes und im Jenseits Gutes. Das sind die rechtschaffenen Menschen, die so etwas sagen. Im Diesseits Gutes, rechtschaffene Frauen, rechtschaffene Kinder, Halal, Versorgung und im Jenseits Gutes die Errettung aus der Hölle und das Paradies und bewahre uns vor der Strafe des Höllenfeuers und bewahre uns vor der Strafe des Höllenfeuers. Qatada, rahimahullah, einer der Tabi'in, er sagte, ich habe Anas, radiallahu anhu, ardahu, gefragt, dem Diener des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. أي دعوة كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر. Das heißt, was ist derjenige Dua, den der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم am meisten gesprochen hat? Was ist derjenige Dua, den der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم am meisten gesprochen hat? Er sagte, أكثر دعوة يدعو بها اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Er sagte, der Dua, den der Gesandte Allah s.a.w. am meisten gesprochen hat, ist, O Allah, gib uns im Diesseits Gutes und im Jenseits Gutes und schütze uns oder und bewahre uns vor der Strafe des Höllenfeuers. Und der Hadith ist sahih bei Abu Dawud. Und es heißt auch in einem anderen Hadith, Jazakallah khair, dass der Prophet s.a.w. es geliebt hat, diejenigen Duas zu sprechen, die allgemein sind. Und وَيَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ. Und er unterließ diejenigen Ad'iyah, die spezifisch sind. Und er ließ die Ad'iyah, die spezifisch sind. Und das gehört zu Tawakkul, das gehört zum Vertrauen in Allah. Denn Allah ist derjenige, der am besten weiß, was für ein Gutes ist und was ein Schlecht ist. Deswegen bittet man Allah allgemein darum, was gut ist. Und auch wenn man für eine bestimmte Sache bittet, Allah ist es erlaubt. Nur soll man auch. Aber allgemein hält man sich an die allgemeinen Ad'iyah. Denn nur Allah weiß am besten, was für ein Gutes, was für ein Schlechtes. Und der nächste Vorteil ist, wenn man sagt, oh Allah, gib mir von allem Guten, dann gibt Allah von allem Guten einem. Aber wenn ich Allah nur um eine gute Sache bitte, kriege ich diese eine Sache vielleicht nur. Und das ist sehr, sehr wenig. Ja? Allahs Barmherzigkeit ist größer als das. Also bitte ich ihm, um einfach und sage zu ihm Dua, oh Allah, ich bitte dich um alles Gute, worum dich auch der Prophet gebeten hat. Fertig. Dann habe ich schon alle Duas gesprochen, die der Prophet auch gesprochen hat. Für jene gibt es einen Anteil an dem, was sie verdient haben. Und Allah ist schnell im Abrechnen. Und Allah ist schnell im Abrechnen. Die Abrechnung am Tag der Auferstehung, man erwartet sie 50.000 Jahre. 50.000 Jahre wartet man darauf, dass endlich die Abrechnung stattfindet. Natürlich für den gläubigen Menschen geht sie rum wie ein Pflichtgebet. Wie ein Pflichtgebet ist die Zeit vorbei. Und sie werden sich aufhalten, wo? Im Schatten Allahs. Sie werden sich aufhalten im Schatten Allahs. An einem Tag, an dem es kein Dhill gibt, Schatten gibt, außer einem Schatten, aus Schatten Allahs. Und wie die gesagt wird, Gelehrten ist der Schatten des Thrones. Oder ein Schatten, den Allah erschaffen hat. Ein Schatten, den Allah erschaffen hat. Ja. Auf jeden Fall, weil in einem Hadith heißt es nämlich, der Schatten des Thrones. Weil in einem Hadith heißt es, Schatten des Thrones. Und Allah subhanahu wa ta'ala, weil es ist nicht vernünftig zu sagen, der Schatten von Allah selbst, ja. Weil die Sonne ist viel kleiner als Allah. Allahu Akbar. Allah ist größer als alles andere. Deswegen kann man nicht sagen, dass die Sonne den Schatten Allahs wirft. Nein, auf keinen Fall. Das ist der Schatten des Thrones oder ein Schatten, den Allah erschafft. Und darunter werden die gläubigen Menschen sein und es genießen, mit den Propheten zusammen zu sein. Und dann wird die Zeit dieser 50.000 Jahre wird vorübergehen wie ein Pflichtgebet und danach, wenn dann das Gericht endlich anfängt, was passiert dann? Dann wird das Gericht in einem Augenblick fertig sein. Also, werden die ungläubigen Leute, also die Menschen, die gläubige Menschen sehen, dass die Schatten haben und sie nicht rüberlaufen können? Allah, warum nicht? Kann sein. Sich ja sehen, oder? Allah, kann sein, Allah, weiß ich nicht. Das ist und Allah subhanahu wa ta'ala sagte dann im Vers 203 und gedenkt Allahs während einer bestimmten Anzahl von Tagen dazu gehört auch das Gedenken beim Opfer, das Gedenken bei Ar-Rami, beim Werfen der Säulen Al-Jamarat und an bestimmten Tagen sind Ayyam Al-Tashriq Ayyam al-Tashriq, der 11., 12. und 13. von Dhul-Hijjah. Und wie gedenkt man Allahs an diesen Tagen? Der Nicht-Muhrim, derjenige, der sich nicht im Ihram-Zustand befindet, also derjenige, der nicht im Hajj ist, er beginnt At-Takbir und At-Tahlil und At-Tahmid. Er sagt also La ilaha illallah und sagt Allahu Akbar und Alhamdulillah und preist Allah ab Fajr vom Tag von Arafat. Ab Fajr vom Tag von Arafat bis Asr am 13. Dhul-Hijjah nach jedem Gebet. Also als Fajr vom Tag von Arafat bis Asr am 13. Dhul-Hijjah nach jedem Gebet. Und da derjenige, der sich im Hajj befindet, bis zum Duha, bis zum Vormittag des Yom al-Nahr, des Eid-Gebetes, bis er die große Säule bewirft, beschäftigt ist mit At-Talbiyah, beginnt er erst diese Sache beim ersten Dhuhr-Gebet am Eid-Tag. Weil morgen, also am Vormittag, am Eid-Gebet, am Eid-Tag, am Vormittag wirft er ja die große Säule und bis dahin ist er mit At-Talbiyah beschäftigt, also mit Labbaik Allahumma Labbaik bis zum Ende. Und dann ab Dhuhr ist das erste Gebet, wonach er dann anfängt, Allahs zu gedenken mit La ilaha illallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Und das gilt nur für die Pflichtgebete. Und ansonsten gibt es Takbir mutlaq, das heißt, überhaupt Takbir kann man zu aller Zeit sagen, nicht nur nach den Pflichtgebeten, an allen 10 Tagen plus der Eid-Nacht, bis man eben zum Eid-Gebet, bis man das Eid-Gebet beginnt. Also an allen 10 Tagen überhaupt kann man Takbir sagen, egal wann. Und es ist auch überliefert, dass man sogar in die Märkte geht und dort Takbir sagt. Und die Leute sagen auch Takbir und so weiter und so fort. Wer sich jedoch in 2 Tagen mit dem Aufbruch beeilt, den trifft keine Sünde. Wenn man zum Hajj geht, Ayyam al-Tashriq sind normalerweise die 11., 12. und 13. An jedem dieser 3 Tage bewirft man alle 3 Säulen. Und wenn man allerdings sich beeilt nach dem 2. Tag und die Hajj verlassen möchte, um in seine Heimat zurückzukehren, darf man das. Und man braucht den 13. Tag nicht bleiben. Der 13. Tag ist ein freiwilliger Tag. Also die ersten 2 sind Pflicht, der 3. Tag ist freiwillig. Wenn man also sich beeilt, und das heißt, vor dem Sonnenuntergang am 12. Tag Mina verlässt, dann trifft einem keine Sünde. Und was macht man danach? Man geht natürlich erst noch nach Mekka, um dort Tawaf al-Wada' zu machen, den Abschiedstawaf zu machen. Und wer länger bleibt, den trifft auch keine Sünde. Das heißt, wer länger bleibt bis zum 13. Tag und dann noch einmal alle 3 Säulen zum 3. Mal bewirft, dann den trifft auch keine Sünde. Das gilt für den, der gottesfürchtig ist und nicht für denjenigen also, der den 13. Tag weglassen will, damit er der Sunna aus dem Weg geht oder für jemanden, der Abscheu empfindet gegenüber einem Nusuk, diesen Ritualen des Hajj, für den gilt diese Erlaubnis nicht. Und fürchtet Allah und wisst, dass ihr zu ihm versammelt werdet und fürchtet Allah, indem ihr tut, was er von euch verlangt und wisst, dass ihr zu ihm versammelt werdet und deswegen egal, was ihr in eurem Herzen verbergt, so wird Allah subhanahu wa ta'ala es euch kundtun, und wird euch sagen, was ihr in euren Herzen gehabt habt. So bringt es nichts, es für euch selbst zu verheimlichen, denn am Tag der Auferstehung wird er euch sagen, was ihr getan habt. Wa sallallahu baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.